Und wieder. Und wieder. Für immer. Und wieder. Und wieder. Für immer. Und wieder. Und wieder. Es ist halt ein Fest. Für immer. Ironisches Frenzy. Komm, halt mich fest. Und es ist hängerfest. Idiotisch. Und es wird ein längerer Text. One schwer plate, meine Kehle trocknet aus wie gesprayte Names. Etepetete, das ist nicht Sparta. Das ist Narva, Rootstock, Rapid Words, wie Eppendorfer oder Ex-Praktika. Damals heißt es erstarrte Lava, über Wolken muss das heiß sein. Doch wohl grenzenlos sein, doch wohl grenzenlos sein. Ich bin so froh, dich los zu sein. Bei meiner Mams Grabstein, jeder meiner Freunde sagte, lass es sein, du bist der schlechteste Mensch, seist, den sie kennengelernt haben, die furchtbarste Frau. Nenn dir das Kind beim Namen, nimm das mit für dein Leben. Du hast mich so oft verarscht, ich wünsch dir nichts Schlechtes auf Parts. Ich wünsch dir Echtes. Und wieder. Für immer. Echtes Karma. Und wieder. In Karl-Marx-Stadt. Und wieder. Ja. Da geht man feiern, ne? Geht auf so ein Festival raus, ne? Und wieder. Trifft einen Kumpel. Und er erfährt so Neuigkeiten, die ihn schon ganz schön umhauen können, ey. Verdammt nochmal. Echtes Karma. In meiner Perspektive verwechselst du immer noch ein Kind mit einem Neuanfang, willst Leben taufen, doch brauchst etwas wie einen Steuermann. Wie oft ich in Bezug auf dich höre, dass in mit dir mehr Männer drin wären als in einem trojanischen Pferd. Wie oft ich von dir höre, deine Freundschaft ist nix wert, auch während der Beziehung, was du vor meinen Leuten zugibst. Von wegen liebe du, wegen liebe dich, du bist so scheiße, aber das hörst du wohl öfters. Mimik, Gestik, mein Leben ist geil in Dresden und sehr friedlich. Deins, hoffe ich, nach der neuesten Kleinigkeit verliert sich einfach in Bedeutungslosigkeit, die du dir als Nest gebaut hast. Nach der neuesten Neuigkeit, die du mir neu deutlich zeigst, wie du mir mit deiner Neugierigkeit Bögen überspannst, deren Reichweiten zu klein bleibst. Und die Liebe, und die Liebe, und die Liebe, Liebe, Liebe, ja, die macht viel Spaß, viel mehr Spaß als irgendwas. Und die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, ja, die macht viel Spaß. Ja, du Hure, zur Korrekture. Und wieder. Für immer. Und wieder. Und wieder. Für immer.